Und das Stück passt schon sehr gut zu meiner Stimmung an diesem schwülen Nachmittag. Das war die Gruppe Under Four mit dem Titel Imagine Focus. Under Four, wie gesagt, heißt die Band. Die Platte, die Langspielplatte, heißt Apparently All the Same und die erscheint auf dem dänischen Label Gry Records. Und die Band ist tatsächlich eine englisch-dänische Gruppe. Drei Engländer sind dabei und drei Däne. Und das ist auf jeden Fall meine Platte der Woche, wahrscheinlich sogar meine Platte des Monats. Also meine einzige Kritik sind die Texte. Also ich hoffe, dass sie wenigstens von einer der Dänen geschrieben worden sind. Das ist unwahrscheinlich. Aber wenn es der Fall ist, dann sind die Texte verzeihlich. Also die Texte sind ziemlich so möchte gerne wichtig klingend. Und manchmal wird es besonders deutlich, wie Popmusiker versuchen, sich irgendwie geschwollen auszudrücken. Man merkt dann, wie plump ihre Versuche sind im Vergleich zum Beispiel zu den großen Schriftstellern. Aber in diesem Fall ist es möglich, die Wörter zu vergessen und die Musik einfach zu genießen. Und ich werde auf jeden Fall viel mehr von der Platte in nächster Zeit spielen. Die Band Under Four, die Platte Apparently All the Same auf dem Gry Label. Und nun die Duduets mit dem Titel Zombie. Und der Titel ist von einem italienischen Film namens Zombie. Die Musik wurde von Giorgio Tussi und Fabio Frizzi komponiert, zwei Italiener. Und das war die Duduets Coverversion von dem Song. Normalerweise schreiben die Duduets ihre eigenen Kompositionen. Ihre Songs haben nicht immer eine feste Struktur wie das Stück Zombie, das wir eben hörten. Sie improvisieren ziemlich viel. Aber lasst euch nicht davon abschrecken. Das heißt überhaupt nicht, dass sie langweilig sind. Zum Beispiel, sie haben auf diese Platte ein 20-Minuten-Stück auf 3 Minuten gekürzt, um kompakter zu werden. Die LP von der Duduets heißt Look to This und wurden von dem kalifornischen Solid Eye-Label veröffentlicht. Also Solid Eye ist nämlich ein wichtiges Mitglied der Los Angeles Free Music Society, also die LA Freie Musikgesellschaft. Aber nun Peter Gabriel jetzt mit dem Titel Exposure. Exposure von Peter Gabriel, Gabriels Beitrag zu einer Anti-Krieg-Sampler-Platte. Und das Stück ist eine Gabriel und Robert Fripp-Komposition. Dieser Sampler, dieser Anti-Krieg-Sampler heißt Let the Children Play, also Lass die Kinder spielen. Und das hat nichts mit Cat Stevens zu tun. Also die Platte erscheint auf dem Peace-Label, eigentlich ganz passend, das Frieden-Label. Und ja, alle der Songs sind gegen Krieg, aber sonst haben sie eigentlich kaum was gemeinsam musikalisch. Es gibt Beiträge unter anderem von The Poison Girls, von Madness, von Billy Bragg und Mary Wilson und so weiter und so fort. Also sie machen alle Beiträge und Madness' Beitrag ist ihr Hit Wings of a Dove. Und es ist komisch, dass eine von Madness' langweiligsten Lieder von ihrer schlechtesten musikalischen Phase wahrscheinlich überhaupt in der Tat das wichtigste politische Lied ist, das sie eigentlich je geschrieben haben. Aber dieses Sample, die ich erwähnte, ist ein Doppelalbum. Aber nur eine Langspielplatte besteht aus Musik, die andere besteht aus politischem Satire-Kommentar, nur trockener Kommentar ohne Musik. Und die zwei Seiten kann ich nur empfehlen, wenn man mit den verschiedenen englischen Akzenten und Dialekten gut umgehen kann. Na, hier ist Charlie Couture mit dem Titel Forme Blanche. Mais elle n'arrivait pas. Pourtant elle avait dit, mais il n'y croyait plus. Alors il avait bu comme on boit, par défi. Il était dans l'ornière, plus jaloux qu'un époux. Elle avait 10 ans de moins, mais le bras avant tout. Il avait les mains moites, la balle et sa salive. Le diable dans une boîte et le cœur qui guérit. Sa baraque avec son vertige oblique, il tue paranoïaque, il perdait son sang-froid, savait plus ce qu'il voyait, il avait cassé ses lunettes à côté de là, qui vivait. Une grande ombre qui danse, qui s'allonge au plafond, fantôme des impatiences, maïmètre des passions, d'entendre les bruits bizarres et croire sortir du noir, il va prendre son fusil planté dans une arme. Charlie Couture von der Langspielplatte Crocodile, und so hieß die erste Platte von Echo and the Bunnymen. Aber es gibt nichts in der heutigen Sendung von der neuen Langspielplatte von Echo and the Bunnymen. Und ich habe gemerkt in letzter Zeit, dass gewisse Dinge von mir einfach erwartet werden. So wie zum Beispiel die neue Langspielplatte von Echo and the Bunnymen vorzustellen. Und ja, ich habe nur letzte Woche hat jemand mit mir gesprochen und hat gefragt, warum spielst du indianische Musik? Die Leute, die deine Sendungen hören, wollen New Wave hören. Solche Kategorisierung lässt sich natürlich nicht vermeiden und vielleicht ist es auch nicht schlimm, aber ein bisschen nervig schon. Aber apropos nervige Sachen, Mark Almans Stimme hat mich öfter genervt und ich glaube, ich hätte Soft Cell viel lieber gemocht, also wenn seine Stimme ein bisschen erträglicher gewesen wäre. Aber dieses Stück jetzt von Soft Cell ist einfach so gut, dass ich das geschafft habe, seine Stimme momentan zu vergessen. Also Soft Cell jetzt mit dem Titel The Girl with the Patent Leather Face. She chains her door, squats on the floor, lets no one into her room. Two-faced baby, shiny baby, two-faced baby, shiny baby. You can laugh, point at me, do it all the time, but how would you like it if you had a face like mine? The girl with the patent leather face is a psychopathic mental case, a target for the freaks and creeps, a reject of the human race. The girl with the patent leather face hangs around the mutant bars. She tampers with machinery so other beauties crash their cars. Ads and glossy spreads of beauty queens. The girl with the patent leather face sits in a dark and bedsick gloom. She chains her door, squats on the floor, lets no one into her room. A shiny patent leather. Point at Girl with a Patent Leather Face von Soft Cell. Und ich habe den Titel von einer Sampler Langspielplatte ausgesucht, nämlich ein Sampler von Some Bizarre Produkten. Also Soft Cells Platten sind natürlich alle auf Some Bizarre veröffentlicht worden. Außerdem sind Songs von The Loved Ones, The Facet, The und solche Gruppen dabei. Und Some Bizarre Sachen überhaupt sind nicht immer so weltbewegend toll, aber es ist auf jeden Fall ein verhältnismäßig progressives Label. Und dieses nächste Stück ist von einer anderen Sampler-Platte namens Shadow and Substance. Und die Platte besteht tatsächlich aus Schattierungen und Substanz. Und ich habe dieses kurze Stück jetzt ausgewählt, wegen der Ähnlichkeit zur Soft Cells Behandlung von Sexualität von Bruce Pavitt. Debbie was a schizophrenic. I worked with Debbie. They paid me to go on dates with Debbie. She was a schizophrenic retarded girl, and she was 1 year younger than me. I was 17 and she was 16. And used to pay me $3 an hour to take her to movies. And once we went to Bambi and we went to a Linda Ronstadt concert, and her father was he had all these really weird transvestite magazines down in the basement, and her mother weighed like 300 pounds. I'm not kidding. They had all this weird junk mail down in the basement, and the authorities were going to kick him out because they had all his junk mail and it was a fire hazard. They had stuff like the Saigon News. And the father was a transvestite, and Debbie used to swear all the time. She was schizophrenic retarded, and she would pretend she was on the Mike Douglas show, and she was in soap operas. And we went and saw Bambi once at the Park Forest Plaza, and she started grabbing my hair and my body, and she said she thought I was really groovy. She actually used that word, groovy. Tja, kurz und bündig, das war Bruce Pavitt mit dem Titel Debbie von dieser Sampler-Platte Shadow and Substance. Diese nächste Platte von Necropolis of Love bekomme ich direkt aus San Francisco. Das hört sich natürlich ganz toll an. Aber ich habe die Platte von einem deutschen Mädchen bekommen, Susanne Gronemann. Sie lebt da zur Zeit und arbeitet da in San Francisco. Und sie kennt diese Sendungen und dachte, es würde mich interessieren, so unabhängige Produkte aus den USA zu spielen. Was ich natürlich selten mache, weil die Platten aus Amerika so teuer sind und deshalb werden sie sowieso nicht haufenweise nach Deutschland importiert. Jedenfalls nicht so wie englische Imports. Angeblich ist diese nächste Stück von Necropolis of Love, ihre erste Platte eigentlich, angeblich ist es nicht so repräsentativ von der Band, aber das macht auch nichts, weil Vergleiche können sowieso jetzt nicht gestellt werden. Man kommt weder an diese Platte hier in Deutschland ran, noch an eine andere Platte von Necropolis of Love. Also ihre erste Single, Necropolis of Love, mit dem Titel Dance Mix. We'll be right back. Mix von Necropolis of Love, Necropolis of Love aus San Francisco. Und ich spiele den Titel für die Freunde von Susanne Gronemann, ihre Freunde in Deutschland. Also sie hat den Titel A Song for Europe von Roxy Music gewünscht, aber das hätte auch nicht so gut heute reingepasst. Ich spiele eigentlich sehr selten Wünschstücke überhaupt, weil ich eigentlich keine Lust habe, nur Post zu bekommen, weil jemand im Radio erwähnt werden will. Ja, Necropolis of Love behaupten ihren Glauben an die Menschheit. Und ja, es ist offensichtlich eine sehr optimistische, sehr intensive, seriöse Gruppe. Und wenn man an die Gegenteile denkt, zu denen, was ich eben über Necropolis of Love sagte, also optimistisch, nicht optimistisch, sondern pessimistisch und nicht intensiv, sondern abgeschlafft und nicht seriös, sondern leichtfertig. Also pessimistisch, abgeschlafft, leichtfertig, eine ziemlich gute Beschreibung von Public Image Limited. Bye. Bad Life, also das schlechte Leben von Public Image Limited. Und ich erinnere mich nicht daran, dass John Lydon irgendwann ein gutes Leben hatte. Er beschwerte sich eigentlich immer. Und ich spielte das Stück für die Leute, die erwarten, dass Pill in dieser Sendung gespielt wird. Oder mit den Worten von John Lydon selber, this is what you want, this is what you get. Und ob ihr das wollt oder nicht, hier sind jetzt die Veranstaltungshinweise für Hamburg und für Norddeutschland heute Abend. Erstmal ein Hinweis auf heute Abend im Nachtclub auf NDR 2. Heute Abend ist Gitti Gölden dran und sie hat als Studiogast Holger Tschuke. Im Nachtclub auf NDR 2 um 22.15 Uhr Studiogast Holger Tschuke. Außerdem noch heute in Hamburg in der Markthalle spielt heute Prince Charles in the City Beat Band. In Braunschweig spielt Katie Webster, ein Texas Boogie Queen, im Haus der Jugend Neustadt Mühle. Im Musikladen im Zentrum an der Untertrave 97 in Lübeck gibt es heute Beat und Literatur an Märchen namens die 1002 Nacht. Also mehr steht hier gar nicht, was für ein Märchen es eigentlich sein soll, aber Beat und Literatur im Musikladen im Zentrum an der Untertrave 97 in Lübeck. In Hamburg wieder im Theater im Zimmer, Elvis, ein Stück mit Musik über das Leben natürlich von Elvis Presley, von Regine Lessner. Die Niendorfer Theatergruppe führt das Musical Siegfried, die Rückkehr der Babysitter auf und es findet in der Aule des Gymnasiums Bondenwald statt. Und die Adresse ist Bondenwald 14b in Hamburger Niendorf. Das ist auch natürlich heute Abend. Und von dem 1. bis zum 30.06., also volle 30 Tage in Hamburg, spielen Hamburger Musikgruppen im Logo, die sämtlich auf ihre Gage verzichten und diese dem in finanziellen Nöten stehenden Logo zur Verfügung stellen. Also heute spielt Franny and the Fireballs. Tja, das war's. Und hier sind The Blue Aeroplanes. No, go the merry-go-round, it's no, go the rickshaw. All we want is a limousine and a ticket for the pizza. Their knickers are made of crepe machine, their shoes are made of python. Their halls are lined with tiger ropes and their walls with heads of bison. John McDonald found a corpse, put it under the sofa. Waited till it came to life, then hit it with a poker. Sold its eyes for souvenirs, sold its blood for whiskey. Kept its bones for dumbbells to use when he was 50. It's no go the Odie man, it's no go Blavatsky. All he wants is a bank balance and a bit of skirt and a taxi. Went to milk, caught a foot in the heather. Went to hear a dance record playing of old Vienna. It's no go your Maidenheads, it's no go your culture. All we want is a Dunlop tire and the devil meant the puncture. The leather dog spent hot money declaring he was sober. Counted his feet to prove the fact and found right 1 foot over. Mrs. Carmichael had a fit, looked at the job with repulsion. Said to the midwife, take it away and threw it over production. It's no go the gossip con, it's no go. For the baby. Willie Murray cut his thumb, couldn't count the damage. Took the hide of an Ayr Shikar and used it for a bandage. His brother caught 300 cran when the seas were lavish. Threw the bleeders back in the sea and went upon the parish. But it's no go the herring ball, it's no go the Bible. All he wants is a packet of facts when our hands are idle. It's no go the picture palace, it's no go the stadium. It's no go the country cup with a pot of pictorials. It's no go the government grants, it's no go the elections. Sitting your ass for 50 years and hanging your hat on a pension. It's no go my honey love, it's no go my poppet. Work your hands from day to day, the winds will blow the profit. The glass is falling hour by hour, the glass will fall forever. But if you break that bloody glass, you won't hold up the weather. So, die Band heißt Blue Aeroplanes. Das war der Titel Gunning the Works von der Langspielplatte Bop Art, also losfertigende Kunst. Und das ist irgendwie ein Widerspruch, der diese Platte wirklich ziemlich gut beschreibt. Und die Platte erscheint auf dem Party-Label, das soll wahrscheinlich Serious Party heißt, und dann wäre das Paradox vollständig. Aber diese nächste Platte erscheint auf dem deutschen Label What's So Funny About, ein Hamburger Label. Und diese Gruppe heißt Trigger and the Thrill Kings. Und Trigger and the Thrill Kings besteht aus drei Amerikanern. Sie trafen sich an einem so Party in einem wilden Voodoo-Dorf in Memphis. Und die Information hat eigentlich nichts mit der Musik zu tun, aber es klingt natürlich interessant. So wie der Name Trigger and the Thrill Kings. Und der Name wurde inspiriert von dem New Yorker Mädchen Gang Thrill Queens. Und apropos New York, auch der Schlagzeuger dieser Band spielte früher für Teenage Jesus and the Jerks, wie auch für Eight-Eyed Spy, die beiden ersten Bands von Lydia Lunch. Now, here's Trigger and the Thrill Kings jetzt mit dem Titel Paradise. Sure. Schlager, was für ein knallharter Schlösser dem Song. Also falls ihr denkt, dass ich daran schuld war. Das war die Gruppe Trigger and the Thrill Kings mit dem Titel Paradise. Diese nächste Band heißt Strafe für Rebellion und kommt aus Düsseldorf. Sie haben auch einen Vertrag mit diesem Hamburger Label What's So Funny About. Mit der Textbeilage dabei haben sie ein sehr ausführliches, abgedrücktes Konzept beigefügt, eine Beschreibung ihrer Intentionen als Band. Das könnte ich jetzt unmöglich vorlesen. Es reicht heute, einfach ein Stück von ihnen zu spielen. Und sie machen meinen Job auch ziemlich leicht, da sie für uns auf Deutsch singen. Also Strafe für Rebellion mit dem Titel 1000 Köpfe rollen gern. Thank you. Tausend Köpfe rollen gern von der Gruppe Strafe für Rebellion. Und nun Tripod Jimmy. Also Tripod Jimmy ist der Name einer Band und der Leiter dieser Band ist Tom Herman. Tom Herman hat früher Gitarre für Per Ubu gespielt. Und diese neue Langspielplatte von Tripod Jimmy heißt A Long Walk off a Short Pier. Und dieser Titel von der Platte heißt Franco-American. Thank you. Richtig interessante, extreme Musik von Tripod Jimmy. Und das war der Titel Franco-American von der langen Platte A Long Walk off a Short Pier. Und nun zum Schluss, obwohl es thematisch gar nicht passt. Hier sind zwei Reggae-Stücke. Ich spiele sie jetzt, weil es sonst keinen Platz für Reggae gibt. Und ich finde, es soll gespielt werden. Wir hören jetzt einen Engländer namens Dr. Pablo. Es gibt einen jamaikanischen Dr. Pablo und auch einen englischen Dr. Pablo. Und wir hören jetzt, wie gesagt, der englische Dr. Pablo mit seinem Dub Syndicate. Diese Langspielplatte heißt North of the River Thames, wo er saß vielleicht, um diese Stücke dann zu schreiben. Man of Mystery hören wir jetzt von Dr. Pablo.